Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Kundenservice von Citybike Deutschland und sprechen mit Fabian Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mir sagen, an welcher Station Sie sind? Vielleicht sehen Sie auch die Stationsnummer. Sie müsste an dem Terminal stehen. "42002." Können Sie mir jetzt vielleicht genau schildern, was bei der Ausleihe passiert ist und welches Problem Sie haben? Ich verstehe. In unserem System wird das Fahrrad eigentlich als ausgeliehen angezeigt. Können Sie überprüfen, ob das Kontrolllämpchen am Dock grün leuchtet? Gut, danke. Dann storniere ich jetzt den Vorgang und würde Sie bitten, die Ausleihe zu wiederholen. Nachdem Sie den QR-Code gescannt haben, warten Sie aber bitte noch so lange, bis das Kontrolllämpchen am Dock grün leuchtet. Sobald es auf grün springt, hören Sie ein Geräusch. Dann ist das Schloss geöffnet und Sie können das Rad mitnehmen. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Citybike. Auf Wiederhören.